macht jedem Geschenke zu. Santas Helfer, Life war Mike, ficken jetzt die Weihnachtszeit. Bis rein in die tiefe Nacht wurde noch ein Beat gemacht. Wir packen das Mikro aus, auf Befehl vom Nikolaus. Wenn's schneit, arschkalt ist und keiner schwitzt und der Kalender sagt mir, dass bald Weihnacht ist, denk ich nach, was auf meinem Wunschzettel steht. Ich brauch nix davon, wenn's nicht ums Rappen geht. Sogar der Nikolaus, sein Homie Knecht Ruprecht, sind Fans von uns, weil Lanky echt gut rappt. Und die Rentier-Crew, die den Schlitten zieht, nicken ihre Köpfe zu diesem dicken Beat. Mit dem Lied, das jedes Kind zu Heiligabend kriegt, wird Lanky bekannt und die Scheine stapeln sich. Wir beide starten mit einem guten Gewissen, denn schon als Kind hab ich auf die Route geschissen. Scheiß auf Bestrafung, Geschenke gibt's, ey. Unterm Christbaum liegt das neue Lanky Mixtape. Viel Spaß damit und bis nächstes Jahr. Du weißt nicht, was da kommt, dann überlegst du mal. What? Morgen kommt die Lanky Crew, wirft jedem Geschenke zu. Santas Helfer, Life war Mike, ficken jetzt die Weihnachtszeit. Bis rein in die tiefe Nacht wurde noch ein Beat gemacht. Wir packen das Mikro aus, auf Befehl vom Nikolaus. Es weihnachtet sehr auf allen Plätzen der Straßen. Kinder können vor Aufregung schon jetzt nicht mehr schlafen. Alles sind im Rausch, glaub mir, das shiftet an. Ich seh mich um und weiß genau, jetzt fängt Christmas an. Alle Jahre wieder im ganzen Dezember feiern reiche arme Penner, Junkies und Gangster. Niemand streitet sich, es wird auf Krieg gefickt. Denn jeder weiß, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. Dies ist eine Fest, ja, das reizt viele sehr. Denn alle hoffen stark, sie werden reichlich beschert. An Heiligabend wird das Weihnachtsbierchen geschwenkt, wird sich gierig beschenkt und die Kirche geschwänzt. Durch unser Beitrag ist gesorgt für eine perfekte Nacht, weil dieses Lied das Ganze 10.000 Mal besser macht. Kleine Kids hüpfen aus Freude auf einem Bein, die Glocken läuten, denn ab heute ist Weihnachtszeit. Morgen kommt die Lanky Crew, wirft jedem Geschenke zu. Santas Helfer, Life war Mike, ficken jetzt die Weihnachtszeit. Bis rein in die tiefe Nacht wurde noch ein Beat gemacht. Wir packen das Mikro aus, auf Befehl vom Nikolaus. Yo Phil, was geht ab? Ich chill mit meinem Sack, hab alle Tipps verteilt und jetzt bin ich geschafft. Mein Sack ist auch leer, jetzt hat jeder die Tracks. Und wer sie nicht hat, sieht sie später im Netz. Genau so sieht's aus. Das Album ist raus, es hat lange gedauert und Entfaltung gebraucht. Doch jetzt ist es fertig und endlich poltert's. Jeder feiert Christmas mit den Lanky Allstars, yeah!